Zunächst mein zitterndes Hirn, eine Vorspeise, die Augen desynchronisiert, heißes Glas, Tränen als Aperitif. Ich vermisse den Magenschutz, meine Gedärme, glühendes Eisen, verdauen sich selbst. Dann die Diktatur des Silikons. Am Präpariertisch, kurz vor dem Hauptgericht, schnitzt ihr Lippenabdruck, Risse in mein Gesicht. Erektion wird zur Skulptur. Implantate werden Macho-Fantasie. Dentalkorrekturen pfählen mein Zahnfleisch. Das Verlangen wird aufgeschlitzt. Die weiße Substanz anästhesiert. Endlich zum Dessert. Sähe ich einen Pfahl und eine silberne Kugel in ihre Herzklappenfehler. Ernte den Applaus des Mundschenks. Die Paranoia, eine verlässliche Schwerkraft, hustet mich in den Schlaf.